So, also jetzt Intro-Musik. Ja, also. Ja, guten Tag hier zu Radio Z Schnickschnack um 18 Uhr am ersten Freitag ist heute, gell? Wieder mal aufgezeichnet. Chris, sag doch mal Hallo. Mensch, sag doch mal Hallo. Hallo. Also, wir sind hier in dem roten Studio von Radio Z und wir fangen jetzt unsere... Das ist ein furchtbarer Anfang. Chris, mach du mal. Fang du mal an. Ja, liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend heute an diesem sonnigen Freitag. Also wir nehmen an, dass es sonnig ist, weil wir haben die Sendung vorproduziert. Wir sind schon weg über alle Berge. Herzlich willkommen zu Schnickschnack mit Andreas Weber und Christian Hilgert und unserem Studiogast, ja. Andreas. Theobald Fuchs mit dem Zusatz OJ habe ich gesehen. Ja, richtig. Reden wir gleich drüber. Wir müssen jetzt nochmal kurz sinnieren, Chris. Es sind ja Ferien, ne? Ja. Also wir sind ja alle schon über alle Berge. Jetzt gerade ist Aufzeichnung. Ups, jetzt piept's. Bei mir Wahnsinn. Nicht. Bei mir auch nicht. Wahnsinn, bei mir hat's gepiept. Bei mir hat's gepiept. Es ist der Sommer. Es muss der Sommer sein. Alles piept, alle Vögel fliegen. Wenn das Piepen nicht nachlässt, solltest du vielleicht professionelle Hilfe holen. Ja. Chris, erzähl doch mal, was hast du so vor die nächste Woche? Die nächste Woche arbeiten und du gehst ja in Urlaub, ne? Du magst ja, also was hab ich gehört, wohin fährst du? Also andere fliegen ja nach Malle oder so und Andreas fährt nach Kallmünz, bin ich da ja. Richtig? Kallmünz bei Regensburg. Schön. Also soll sehr schön dort sein. Flüge sind alle ausgebucht, ja, also was ich jetzt im Internet gesehen habe. Fährt man da nicht mit dem Schiff hin? Ich laufe. Mit dem Viking-Schlauchboot, ja. Wo 4000 Rentner mit drin sind. Ja, wir haben Theobald O.J. Fuchs eingeladen heute. Über diesen Mann kann man, glaube ich, viel erzählen, aber vielleicht sollte er selber erzählen. Ja, wenn du jetzt nicht Theobald Fuchs wärst, ja, und du wärst der andere und du müsstest den Theobald Fuchs beschreiben, wie würdest du denn den Theobald dann? Das ist eine hervorragende Frage. Vermutlich würde ich zunächst einmal erklären, dass es der eine Theobald Fuchs ist und nicht der andere. Da gehe ich natürlich gleich auf das OJ ein, denn es gibt, obwohl ich mir das bis zu meinem etwa, ich glaube, 30., 35. Lebensjahr nicht hätte träumen lassen, es gibt einen zweiten Theobald Fuchs und zwar in Nürnberg. Da bin ich drauf gestoßen, da ich einen Brief von einem Inkassobüro in Düsseldorf bekommen habe, die von mir 237 Euro wollten für eine, ich weiß gar nicht mehr, Kuhstallversicherung, die nicht bezahlt wurde. Und dann habe ich dort angerufen und gefragt, was ist los? Ich hab von euch noch nie gehört, habe keine Versicherung bei euch und ihr schickt mir hier Mahnungsschreiben. Und zwar so richtige, ne? So mit Vollstreckung. Und dann kommen die Jungs vorbei mit den ausgebeulten Jacketttaschen und so und die machen dich fertig. So ungefähr. Und dann haben die gesagt, ja, ihre Stimme hört sich sehr jung an. Was sind sie für ein Jahrgang? Ich so, ja, also 69. Und dann haben die gesagt, nein, ist alles gut. Wir suchen nach einem Jahrgang 42. Oder so. Und dann habe ich da eben dadurch erfahren, dass in Nürnberg ein zweiter Theobald Fuchs lebt, der offensichtlich auf der Flucht vor Gläubigern ist und die im Telefonbuch einfach geschaut haben und gedacht haben, na, das wird er wohl sein. Und dann habe ich irgendwann mal auf Amazon geschaut, nach Theobald Fuchs, was man halt so macht, wenn man ab und zu mal irgendwo was schreibt, in Anthologien oder so. Und dann kam tatsächlich raus, dass dieser zweite Theobald Fuchs aus Nürnberg Gedichtbände im Eigenverlag rausbringt. Irgendwelche Naturgedichte und dann habe ich auch eine Internetseite gefunden, wo der Mann sich fotografieren lässt mit irgendwelchen Eseln in einem rumänischen Bauernhof oder sowas, wo er anscheinend hingeflüchtet ist. Ich hab bis jetzt noch nichts Genaues rausgekriegt, aber seitdem trage ich dieses OJ in der Mitte. Das ist also, aber dein OJ. Das ist mein OJ, das sind meine zweiten Vornamen. Puh, Glück gehabt. Ja, das ist, ihr habt den richtigen. Okay. Ich habe irgendwo auch einen Ausweis, glaube ich, dabei. Ich bin ja hier in die Südstadt gereist heute Vormittag und habe deswegen auch meinen Ausweis eingesteckt. Falls ich am, aus in die aus Gostenhof. Aus Gostenhof. Falls ich eine lange Reise für uns bestritten. Falls ich am Zeltestunnel kontrolliert werde, dachte ich mir. Also OJ steht für Otto Johann. Ja. Du wohnst ja dann in dem Viertel überhaupt, also in Goho dann. In Goho, ja, das sagen jetzt alle plötzlich. Ich wohne da schon sehr lange. Ist wahrscheinlich wie alle Opfer der Gentrifizierung hat man überhaupt nichts damit zu tun und um einen herum verändert sich plötzlich alles. statt dem Getränkehändler Sheriff an der Ecke in der Preislerstraße ist dort jetzt ein Sprühdosengeschäft, in dem, in dem ich seltener einkaufe als beim Getränkehändler. Ich da war ich zu. Aber schon mal. Mir wäre der Getränkehändler lieber, ganz ehrlich, aber macht nichts. Und es haben halt überall diese Cafés aufgemacht, die dann den Fahrradweg entlang der Fürther Straße zupflastern. Und vorne stehen jetzt die ganzen Busse am Schwurgerichtssaal 600. Das hat sich schon viel verändert, aber ich persönlich sehe GoHo noch nicht jetzt als das Wahnsinns-Innviertel. Es gibt auch noch MoHo, es gibt auch noch ShoHo und diverse andere schöne Viertel, wo man auch irgendwie was machen kann, was lustig ist. Also quasi, die sollen wegbleiben. Ach, ich würde das jetzt nicht als imperativ formulieren. Ich die würde dürfen sagen, wegbleiben. Sie sollten schauen, alle sollten immer schauen, ob es denn unbedingt notwendig ist, auf dem gleichen Haufen zu sitzen, beziehungsweise dahin zu machen. Ne? Man kann auch mal einfach woanders hingehen und dort auch was Tolles machen. Aber das wenn erinnert Sie, mich ehrlich wie ein Rock im Park an der Dixie. Ja, jetzt bloß so nebenbei. Hof, oder was? Nee, nee, also die sollen nicht alle auf demselben Haufen machen. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Also du schreibst auch, aber keine Gedichtbände über Natur. Nein, das mache ich seltener. Hast du schon mal ein Naturgedicht geschrieben? Selbstverständlich, selbstverständlich. Und wie sieht das dann aus? Muss das mit ironischer Brechung stattfinden oder nicht? Weil ich habe da gestern was gehört im Radio und da ging es darum, ob ein Naturgedicht mit ironischer Brechung nur funktioniert. Heutzutage. Wenn's, ich selbst weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, aber ein sehr gutes Naturgedicht kommt meiner Meinung nach ohne die ironische Brechung aus, weil es nämlich den Rezipienten, also den, der es liest, ne, auf schlau, den, der es liest, halt direkt in diese wunderschöne Natursituation versetzt und da hat man ja dann kein Bedürfnis mehr nach ironischer Brechung. Die ironische Brechung kommt meiner Meinung nach immer daher, wenn man ein bisschen der Natur ein bisschen misstraut und diese Schönheit eigentlich für falsch hält. Meine Spezialität sind Gedichte über Baustellen und Bauarbeiter. Also quasi der Gegenentwurf dazu. Ja, richtig, ja. Also ich bin ein großer Baufan. Also nicht der Gebäude, sondern des Vorgangs, der Errichtung. Ich verstehe mich auch also von Herkunft und Sozialisation als Zentraleuropäer, dessen Element also die Erde ist, weil das Meer ist alles sehr weit weg und Luft ist auch nicht mein Element. Also es gibt Leute, die behaupten, bei mir seien irgendwie Hundegene mit irgendwo reingemischt worden, weil ich sehr gern Dinge aus- und vergrabe. Und da liegt es natürlich nahe, dass ich den Tiefbau über alles schätze. Und da auch schon Lyrik drüber verfasst habe. Ja. Was hast du denn so, was würdest du denn jetzt dem Nicht-OJ-Fuchs-Kenner denn so als Einstiegswerk empfehlen? Als Einstiegswerk würde ich natürlich empfehlen, erstmal die Titanic zu abonnieren. Das ist natürlich mein Leib- und Magenblatt und im Prinzip ist alles, was da drin steht, ist so, wie ich es gerne geschrieben hätte. Leider nicht immer in der Lage bin dazu, das auch so zu tun, aber ich habe da relativ häufig in den letzten 10 Jahren Witze publiziert, selbst ausgedachte Witze, was ich für das härteste Handwerk der Welt halte. Denn ein neuer Witz ist schon gar nicht so einfach zu, ne, dass der dann auch noch lustig ist. Das ist das Hauptproblem beim Witze erfinden. Da würde ich sagen, da kann man schon mal gucken, was so mein Humor ist etwa. Dann hatte ich in verschiedenen Anthologien so Geschichten, die meistens, also beim Ars Vivendi beispielsweise in mehreren Kurzkrimi-Anthologien, wo es oder im Salbada heißt dieses Literaturmagazin der Berliner Lesebühnen. Da geht es immer meistens um eine überraschende Pointe am Schluss und dann lag es natürlich sehr nahe, dass man irgendwann mal, also dass ich, jetzt fange ich auch schon mit diesem Mann an, dass ich, ist übrigens eine Sprachseuche, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, mit diesem Fußballspieler, die vom Feld kommen, sagen dann, man ist schon aufgeregt, bevor man den Elfmeter schießt. Ja, und das ist ja eigentlich, weil spricht man nicht persönlich von sich sprechen will, oder? Ja, genau. Das machen auch viele Augenzeugen, die man dann im Fernsehen so hört. Also man wusste überhaupt nicht, was gerade geschieht. Ist es nicht vielleicht einfach ein, wir schweifen jetzt ab, aber das gehört dazu bei uns, ne? Also, das ist auch mein Stilmittel, Abschweifung, also, massive Abschweifung. Okay, wir schweifen ein bisschen ab mit dem Mann, ne? Ich denke mir halt manchmal, das könnte halt auch ein Selbstschutzmechanismus sein, gerade bei so Augenzeugen, dass die sagen, ich bin so traumatisiert von der Situation, ich muss mich davon distanzieren, indem ich dann auch, das manifestiert sich dann in der Sprache quasi, in dem Mann. Es manifestiert sich? Ja, es Mann, Ja, das ist bestimmt ein Teil der Erklärung. Eine andere Erklärung, denke ich, ist, dass dass man, also wenn ich mich in der Situation befinden würde, würde ich in meiner ganzen Subjektivität natürlich denken, dass alle anderen das auch so empfinden müssen, sodass ich die Verallgemeinerung meiner subjektiven Welt sofort in der Sprache auch gleich vornehme. Also auch wieder genau das Gegenteilige, nicht das auf sich selbst bezogene, ich muss mich von mir selbst distanzieren, sondern ich muss alles auf die anderen übertragen. Richtig, ja. Die Mischung aus beiden Gegenpolen macht es dann quasi. Und die Sprache gibt einem dann dieses Drei-Buchstaben-Wort, womit man praktisch alles kaputt machen kann. Sehr schön. Chris, frag doch auch mal was. Du hörst da nur so zu. Du musst dich doch beteiligen. Ja, du faule Socke. Was mich interessiert, ist der frühe Theobald. Da habe ich gehört, der war Punker. Ja. Erzähl doch mal. Ne, du bist Physiker, das ich muss man jetzt vorausschicken. Ich habe ein Diplom in Physik, sage ich immer so, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ein echter Physiker bin. Mich hat es sehr interessiert. Was sind denn die Voraussetzungen für einen echten Physiker, wenn du dir jetzt nicht sicher bist? Warum bist du dir da nicht sicher? Weil der echte Physiker, glaube ich, an nichts anderes denkt als an Physik von früh bis spät. Mhm. Und verbissen an einem physikalischen Rätsel arbeitet und nicht schlafen kann, bevor er dann nicht wenigstens einen Mikrometer weitergekommen ist, beispielsweise bei der Klärung des Rätsels. Oder vielleicht auch nur einen Nanometer heutzutage. Fortschritte werden ja immer kleiner. Ich jedoch habe schon immer diese zwei Seelen in meiner Brust verspürt, um das mal so zu sagen. Also mich hat Physik wahnsinnig fasziniert. Ich habe das auch gerne studiert und es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Aber nach dem Studium dachte ich, ja, so gut, jetzt habe ich das alles gelernt und verstanden, bin an meine Grenzen da auch gestoßen, was so das Mathematische und das Experimentelle anbetrifft. Da gibt es ja auch es gibt viele bessere als mich. Und dachte, gut, jetzt machen wir was anderes. Und dann hieß es plötzlich, aber du hast doch jetzt einen Beruf, jetzt musst du Geld verdienen damit. Und dann bin ich plötzlich in der Zwangslage gestanden, dass ich mit Physik Geld verdienen musste und bin sozusagen dann zum bezahlten Physiker geworden. Also ich arbeite als Physiker und verdiene damit Geld. Mache das auch gern und es sind auch schöne Momente dabei, aber es ist nicht mein kompletter Lebensinhalt. Ich bin dann später auch ans Uniklinikum in Erlangen gewechselt und habe dort in Medizinphysik promoviert. Das ist also so ein Schwesternfach von der reinen Physik, wo dann Medizin mit reinspielt. War dann 10 Jahre lang in der Medizin und dann bin ich in die Industrie gewechselt zum industriellen Röntgen, einfach weil mich die Medizin dann irgendwann mal gelangweilt hat. Und so wechsle ich halt dann auch mal, wenn ich sage, jetzt gut, dieses eine Leben, das habe ich jetzt ausgekostet, das kenne ich jetzt bis in den letzten Winkel, jetzt möchte ich mal wieder was anderes erleben, weil also ich kann mir nicht vorstellen, ewig das Gleiche zu machen. Genau, du suchst hier ein Thema und wenn das abgearbeitet ist, dann suchst du wieder was Neues, also dann gehen die Interessen woanders hin. Dann. Sozusagen, es ist einfach, die Welt ist viel zu groß und zu bunt und zu schön, als dass man sich dann nur mit einem beschäftigen könnte, meiner Meinung nach. Deswegen also, kein voller Physiker. Richtig, ja, jetzt habe ich schon wieder das Mann verwendet, also ich spreche von mir. Eben, das ist dein Interview. Ich spreche von mir. Ich könnte mich nicht mein ganzes Leben lang nur mit ausschließlich ein und demselben beschäftigen. Also, aber zu dem Punker vielleicht noch. Ja. Also Punker ist richtig, aber man darf sich das, Mann, ihr solltet euch das nicht so vorstellen. Es wird schwierig, ich sehe es schon. Ihr solltet euch das nicht so vorstellen, dass ich da am Hauptbahnhof mit einer Nietenjacke und einer Irokese rumgehangen bin und gefragt habe, ob die Leute eine Mark oder einen Euro haben später dann. Punk war bei uns schon 1987, 88 ungefähr war das, wenn man in den VW Polo hinten einen Kasten Herschbrucker Bier rein hat und ein Bündel Holz und dann zum Baggersee rausgefahren ist und sich dort mit einer batteriebetriebenen Schafsschermaschine sich irgendwelche wilden Muster in den Kopf oder in die Beine rasiert hat. Und ich wusste erst dann, dass ich scheinbar als Punker wahrgenommen werde, als ich in Lauf im Billardsalon Hausverbot bekommen habe wegen meiner Frisur. Dann war klar, jetzt bin ich ein Punker. Hab damals natürlich auch Sex Pistols und Dead Kennedys, die waren ja damals auf der Höhe ihrer Zeit, Sex Pistols nicht mehr, aber die Dead Kennedys und die Ramones und solche Sachen angehört und bin auch der Sache bis heute eigentlich treu geblieben. Also hart, schnell und laut mag ich immer noch lieber als alles andere. Und Punk, was ist Punk? Was ist Punk? Vielleicht so diese Attitüde, also ja, kotzt mich an. Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen. Ja? Wenn du durch die Unterführung am Hauptbahnhof läufst, gibst du den Euro? Wenn die Ansprache kreativ ist, ja. Okay. Ja. Was gab es da schon so für kreative Ansprachen? Fällt dir spontan was ein? Ich brauche Schnaps für meine Mutter. Okay. Achso, okay, sehr gut. Gut. So. Ja, also ich hätte nur die nächste Frage. Jetzt blüht er auf, der Chris. Ja, am Anfang kriegt er das Maul nicht auf. Ja, ich höre ja schon mal gerne ein wenig zu. Ja, ja, außerdem ja. Mit den ganzen Fremdwörtern, die ihr benutzt, da muss man sich natürlich ein bisschen erst einmal dran gewöhnen. Mann Ganze. Ist kein Fremdwort. Jetzt muss ich mich dran gewöhnen. So, also. Du schreibst auch Krimis. Also du hast zumindest einen Kurzkrimi geschrieben, für den du 2014 den Krimi-Preis, den fränkischen Krimi-Preis, ist das richtig, auf der Kriminale, da haben wir übrigens auch eine Sendung drüber gemacht damals, mit der Anna Schneider. Ja, da hast du den fränkischen Krimi-Preis bekommen. Was ist so ein Kurzkrimi und schreibst du auch ganze Krimis? Das ist jetzt faktisch vollkommen richtig, ohne jeden Abstrich. Könnte ich jetzt schon wieder abschweifen. Mach doch. Machen wir nicht, nein. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich habe damals, da bin ich eigentlich zufällig reingerutscht und im Nachhinein ist ja vieles im Leben, was man so erlebt, nicht geplant und entsteht eigentlich durch diese wunderbaren Zufälle, die uns alle, also wenn man so zurückblickt, wenn ich zurückblicke, dann ist vieles, was ich erlebt und gemacht habe, vollkommen ungeplant gewesen und deswegen auch das Beste, was eigentlich hätte passieren können. Und so war das auch bei dem Preis. Da habe ich mich irgendwann mal nach zu viel Wolf Haas Lektüre, ich weiß nicht, Wolf Haas ist ja ein sehr bekannter Krimi-Autor, Österreicher. Ich bin überhaupt kein Krimi-Kenner. Von dem gibt es auch mehrere Verfilmungen mit dem Kommissar Brenner, sehr interessanten Kommissar, der auch sowas wie ein Prototyp geworden ist für viele deutsche Fernsehkommissare, also so der fertige Typ, der aus dem Dienst entlassen wurde und da sehr leger mit einem kleinen Alkoholproblem die Fälle löst und solche Sachen. Und ich habe mir damals gedacht, mein Gott, nachdem ich diese Bücher gelesen hatte, das ist ja so ein schöner Slang und dieser Fluss und diese Verwirrtheit, die da manchmal drinsteckt. Jetzt schreibst du mal einfach eine Geschichte aus deiner Jugend, ne, so eine Geschichte vom Pferd, wie man so schön sagt. Zehn Seiten sind dann rausgekommen über halt einen Totschlag im oberen Pegnitztal, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, in Adelshofen an der Pegnitz. Und hatte das dann fertig geschrieben und habe mir gedacht, oh, jetzt bin ich zufrieden. Ne? Das ist das, was mich eigentlich beim Schreiben, genauso wie auch in der Physik oder wo auch immer am meisten, oder beim Löchergraben, am meisten befriedigt, ist dieser Flow, in den man reingerät. Ihr werdet das sicher auch kennen, dass eine Tätigkeit, die so schön und so intensiv ist, dass man darüber die Zeit vergisst. Man vergisst in diesem Fall tatsächlich die Zeit und fühlt sich sauwohl dabei und hinterher fragt man sich, wo sind die Stunden hingekommen und dann ist da was übrig. Und dann sind da plötzlich 10 Seiten auf der Festplatte, ja. Das ist ja noch nicht materialisiert. Du schreibst am Computer. Ja, okay. Ja, ja. Oder denke ich, einen kleinen Computer, den kann ich überall mit hinnehmen und schreibe, egal wo ich bin, zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Ort, wenn mir was einfällt. Und diese Geschichte, dann habe ich irgendwann mal, weil ich bin auch in der Galerie Bernsteinzimmer einer der Gestalter und Veranstalter und Organisatoren und da kam dann eine Anfrage für diese Kriminale 2014, dann habe ich mir den in ihre Homepage mal angeschaut, was ist denn das überhaupt, was sie da bei uns machen wollen, die wollten ein paar Lesungen von ein paar anderen Krimi-Autoren bei uns machen und habe ich gesehen, da gibt es einen Wettbewerb, oh cool, und da habe ich da nicht vor 4-5 Wochen da was geschrieben und habe dann das mir angeschaut, dann waren das irgendwie 2 Seiten zu viel, dann habe ich noch 2 Seiten rausgekürzt und das war total easy, einfach ein PDF schicken, nur ein PDF, Namen, PDF, wegschicken, fertig. Normalerweise muss man bei Wettbewerben, wenn ihr das schon mal gemacht habt, irgendwie 3 Kopien ohne Namen, mit einem Anschreiben und einem Codewort und einem Lebenslauf und einem frankierten Rückumschlag. Und das ist ja schon die erste Hürde, die ich oft nicht nehme, weil mir das einfach zu blöd ist, dass immer wieder bei Punk, ne? Weil wenn das zu strukturiert und zu reglementiert ist. Mir fehlt ja das Chaos ganz einfach. Ja, genau. Mir fehlt das Spontane und das Direkte. Und dann habe ich das hingeschickt und habe dann nichts mehr gehört davon. Und dann kam irgendwann mal 2 Monate später so eine E-Mail. Seien Sie doch einfach da im Mai, war das glaube ich Anfang Mai, bei der Veranstaltung da. Sie stehen auf der Liste, setzen Sie sich rein. Ich bin dann oft so, dass ich da nicht drüber nachdenke. Das ist auch Punk wahrscheinlich. Ich denke da nicht groß drüber nach. Puh, die haben mich halt eingeladen. Warum auch nicht? Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob er mit will, weil er ist ein großer Krimi-Fan. Der hat was davon. Dachte ich mir, dann nehme ich wenigstens einen mit, dem das gefällt. Und dann waren wir da drin gesessen und dann hieß es, oh, Shortlist, oh, stehe ich drauf, oh, und dann ging's los. Wahnsinnig spannend gemacht, ne? Musik, dann wird die Jury vorgestellt, dann wieder Musik, dann wird derjenige vorgestellt, der dann den Preisträger vorlesen wird, dann wieder Musik, dann wird der Publikumspreis vorgestellt und dann wieder Musik und dann heißt wie hat denn die Jury entschieden und dann die Kriterien und dann ist es irgendwie 2, 3, 4 Stunden später gefühlt. Und dann kommt irgendwann mal der dritte Preis. War ich nicht. Publikumspreis war ich nicht. Ich habe schon gerechnet. Ne? 9/10, 8/10 von den 7/10 Chancen, wie beim Lotto. Und dann hieß es, dann kam der erste Preis und da haben sie den Namen nicht gesagt, sondern haben den Text vorgelesen, den Anfang vom Text. Und da habe ich gedacht, das bin doch ich, das bin doch ich. Das war doch mein Text. Ich habe den auch vorher nicht mehr durchgelesen. Und irgendwann erkannt, habe ich meinem Vater gesagt, das bin ich. Und dann sagt er, sei doch still, gleich sagt er den Namen. Ich bin's. Jetzt warte doch mal ab. Und dann tatsächlich Name ohne OJ. Leider, ja. Aber der Richtige war da. Bin ich hoch. Wäre toll gewesen. Jetzt im Nachhinein, wo ich das gerade erzähle, wäre geil gewesen, wenn 2 aufgestanden wären. Ja, das wäre witzig. Mein Vater, das war das Schönste dann an dem Ganzen. Also der Scheck war super, hat später dann zwar Schwierigkeiten gemacht. Weil er so groß war, weil er so durch groß die Tür war. Von der Sparkasse gepasst. Exakt, ich kam kaum zum Bankschalter mit dem Ding. Ja, mit dem Fahrrad, wenn du mit dem Scheck durch die Gegend fährst, dann sagst du, schau mal den Poser da an. Aber es war tatsächlich, ich habe selber nicht mitgekriegt, weil die Lichter geblendet haben und ein Blumenstrauß plötzlich mir mein komplettes Sichtfeld verdeckt hat und der Scheck natürlich. Aber hinterher hat dann die Frau, die rechts von mir saß, hat gemeint, ihr Vater ist übrigens aufgestanden, hat sich umgedreht und hat gesagt, das ist mein Sohn. Sehr schön. Das war ein sehr schöner Moment. Also er war ein bisschen schön. Stolz. Ja. Wir waren beide stolz aufeinander. Okay. Ach, ist das schön. Ja. Eine schöne Geschichte. Theobald Fuchs, Krimi-Autor, Physiker und was könnte man noch sagen, Titanic-Autor könnte man vielleicht nochmal hervorheben und Bernsteinzimmer. Mitgestalter ist ein schönes Wort. Mitgestalter, ja. Ist das so eine Art Kollektiv, oder? Ja, es ist ein Kollektiv. Wir haben ein Zentralkomitee und einen erweiterten Unterstützerkreis, wie sich das dann so nennt. Das Zentralkomitee sind 5 Personen, also Birgit Nattrau, Helga von Raufer, Freda Warnert, Anders Möhl und ich. Wir machen alle mehr oder weniger irgendwas Kreatives oder gestalterisches Kunst. Also Birgit und Anders und Freda sind also echte Maler, Kunstmaler, akademierte Maler. Und Anders und Freda machen Bücher. Anders ist vielleicht mit seinem Bierführer ein bisschen bekannter geworden. Jetzt sind 33 Bieren. Muss man auch immer erwähnen. Und wir steigern uns da gegenseitig natürlich rein in so einen gewissen elitären Anspruch und betreiben da eine Galerie jetzt schon seit fast 20 Jahren, stellen auch nur Künstler aus, die uns allen 5 gleichzeitig gemeinsam gut gefallen. Also ist sehr selektierend. Ja, es ist schwierig. Also es ist nicht einfach. Wir streiten selten, weil wir inzwischen sehr aufeinander eingestimmt sind und wissen schon, was den anderen anlascht und was nicht. Es ist eine Sache, die sehr viel Arbeit erfordert, bis man sich dann mal versteht. Das schafft man nicht in 3 Monaten und auch nicht in 12, sondern da muss man wirklich 10 Jahre lang miteinander fighten. Dann gibt es ein gutes Team und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir wollen jetzt einmal das 20-Jährige feiern und bedienen alle Sparten. Wann ist es dieses Jahr? Ich glaube, das müssen wir noch ausrechnen. Wir wissen es nicht genau. Es muss ungefähr jetzt dann mal für sein. Den nicht gebernsteinten Menschen da draußen an den Empfangsgeräten, was kann ich denn in der Galerie Bernsteinzimmer erwarten oder was kann man da erleben, machen, tun? Und was kann man momentan sehen? Wir hängen Bilder an die Wand, weil wir einen schönen Raum haben, eben das Bernsteinzimmer. Wie groß ist das? So groß wie, na, halt so das Erdgeschoss von so einem Altbau an der Pegnitz mit einem Balkon zur Pegnitz raus, also so eine Art, wie nennt sich das, Fluss, Haus, Hafen? Hafen. Hafen, Pier, Becken, Ding. Also so ein Balkon, der halt aufs Wasser zeigt. Ja, genau. Muss also, ja nicht komplizierter machen, als es ist. Man kann es auch kompliziert ausdrücken. Ein sehr altes Haus, gibt es ein Aquarell von Dürer, wo das schon drauf abgebildet ist im Hintergrund. Also 500 Jahre alt etwa. Und kann man sich in München wahrscheinlich anschauen? Das Aquarell ist eine sehr gute Frage, das habe ich gerade nicht parat, aber möglicherweise ist es auch in München. Ja. Und wir machen aber dann auch das ganze Programm nebenbei. Also wir haben, Fredda macht eine Serie, die heißt zu guter Letzt, da zeigt er uns seine Dias. Der hat also einen Dia-Fundus von, weiß nicht, 30.000, 35.000, wirklich 35 mm Dias. aus den im Wesentlichen von seinen Reisen im Ostblock. Die Sendung hieß, das sagt glaube ich, Quatsch, die Sendung, die Dia-Show gestern Abend hieß Trunksucht und tote Tiere. Der Titel sagt glaube ich alles über das Programm. Wir machen Radio Bernstein, inzwischen etwas unregelmäßiger. Wir haben jetzt die 67. Sendung am 7. August, Sonntag, 7. August, mit Peter Kunz, der aus den Werken von Nadar vorlesen wird. Wenn das der Fotograf ist, ne? Genau, der Fotograf, der Kolodonist. Ne? Ja, der, also genau, auf Silberplatten, um Gottes Willen. Ja. Ja. Der hängt auch zurzeit, hat seine Fotos bei uns hängen, seine Fotografien. Der wird aus den Werken von Nadar vorlesen. Das war einer der Fotografie-Pioniere um 1860 rum, auch eine sehr schillernde und hochinteressante Persönlichkeit. Wird er am 7. August vorlesen. Und dann haben wir eine 4 Wochen Sommerpause jetzt dann. Und ich glaube Mitte September, aber das genaue Datum habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Das findet man im Internet unter www.galerie-bernsteinzimmer.de. Da kommt dann Florian Aschka aus Wien mit einer Queer-Show. Die stellen Bilder auch aus und Skulpturen, aber machen dort auch dann 5 Tage lang Aktionskunst zum Thema Queer-Sein, Wahrnehmung von LGBT-Menschen, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, geht um Vorurteile natürlich und der ganze Themenkomplex, Genderkomplex wird dann im September bei uns beleuchtet. Mhm. Wenn ihr Sommerpause habt, wo geht's dahin? Nach Kalmünz? Ich werde jetzt im August hier sein und sehr viel organisieren, weil ich ja den ersten Kriminalroman rausgebracht habe. Jetzt also das erste eigenständige Buch, As Wie Wendy. Okay. Ja, die haben mich gebeten, den zu schreiben aufgrund des Preises. Du hast doch so eine schöne mit Totenköpfen drauf. Ja. Niemand ruht ewig. Richtig. Jetzt erzähl mal, wie viele Tote? Alles ist echt. 5 oder 6. Das kommt immer drauf an. Das ist sehr gut. Es kommt immer drauf an. Es geht um einen Bauarbeiter, ist klar. Und der entdeckt bei verschiedenen Bauarbeiten Leichen, die in dem Dorf vergraben sind, in dem Dorf ist. Aber das ist so klein, jeder kennt jeden und alle wissen alles übereinander. Es ist vollkommen unmöglich, dass da irgendwann ein Verbrechen stattgefunden hat. Also sie denken, es ist unmöglich, aber es hat stattgefunden offensichtlich. Die Polizei versagt, übrigens auch wieder Punk, ne? Versagt komplett. Die stellen sich saublöd an, finden nichts raus, geben die Ermittlungen auf, sind gelangweilt, machen nur dumme Witze. Und der Bauarbeiter wird von seiner Frau dazu gedrängt, auf eigene Faust weiter zu recherchieren, gerät dann als Dörfler, als Handwerker, als schlichter Mensch der Tat, gerät er dann in verschiedene Drogenszenen rein, macht auch selber erste Drogenerfahrungen, wird bedroht, verprügelt, entdeckt dann noch ein paar andere Sachen, kriegt auch entsetzliche Sexgeschichten raus in diesem Dorf. Also der ganze Dreck wird sozusagen rausgeholt. Ne? So wie's halt wie sich's gehört. Ne? Ja. Und am Schluss wird natürlich alles geklärt und es gibt den Helden und die Anti-Helden und halt, was man sich so darunter vorstellt. Die meisten Geschichten, die da drin vorkommen, die meisten Anekdoten sind echt. Das ist also praktisch auch mein Schlüsselroman. Also meine Jugend wird da sozusagen aufgearbeitet. Die Toten habe ich nur dazu erfunden. Die gab es in meiner Jugend noch nicht. Aber den Rest, der ist ziemlich realistisch. Ja. Das ist Leben auf dem Dorf. Spielt 1979, fängt 1972 an die Handlung und geht dann bis 1979. Also Kriminalroman aus Franken. Spielt es auch in Franken dann? Ja, in Adelshofen. In Adelshofen. Pegelzer. So, jetzt danke, hier mit live ja, gekauft von Chris. Ja. Der reißt es ihm quasi herzlichen aus der Hand. Dank. Du kriegst auch ein Autogramm. Genau, mit Widmung. Also ich lese mal kurz vor. Theobald O.J. Fox, Niemand ruht ewig. Ein Kriminalroman. ISBN zum Mitschreiben. Ist also ja wichtig ist, dass im As Wie Wendy Verlag. Ja, As Wie Wendy Verlag. Und wahrscheinlich auch in gut sortierten Buchgeschäften gibt es das schon oder kommt das erst noch? Beim freundlichen mittelständischen Buchhändler nebenan. Okay. Es gibt zum Beispiel eine Gossenhofer Buchhandlung, es gibt in der alten Förderstraße gibt es eine Buchhandlung und so. Es gibt auch die großen Buchhandlungen in der Innenstadt, es gibt auch die wirklich auch hochanständigen Buchhändler im Internet. Ich bin da völlig ambivalent, ehrlich gesagt. Aber was man vielleicht ansagen kann, wenn ihr von OJ, ich finde OJ so toll, Theobald OJ Fuchs. Ja, pass auf. Lass mich kurz bitte, kurz, du darfst gleich wieder weiter. Ich will bloß noch kurz www.arsvivendi.com, dass man eine Adresse hat, wenn man da kann man das bestimmt bestellen, oder? Das findet man da, ja. Selbstverständlich. Und, auch hier kriegst du dein Buch. Inhaltsangaben. Du hast ja den Kurzkrimi geschrieben, hast da den fränkischen Kurzkrimi-Preis hast du da gewonnen und dann sagen die zu dir, ach schreib doch einen ganzen Krimi. Richtig. Wie funktioniert denn sowas? Weil ich stelle mir das unheimlich schwer vor. Du brauchst eine Geschichte. Richtig. Hast du die dann schon länger im Kopf gehabt? Ist das Buch, fließt in dem Buch die Kurzkrimi-Geschichte mit rein? Wie war das? Die letzte Frage kann ich sofort beantworten. Kurzkrimi-Geschichte fließt nicht mit rein. Okay. Allerdings, ich habe inzwischen auch noch 4 andere Kurzkrimis, glaube ich, geschrieben. Die spielen alle in der Gegend, alle in den Dörfern, wo ich groß geworden bin. Weil da habe ich Personal, da habe ich Landschaft, da habe ich lokale Geschichte, da kann ich Bezug nehmen auf die Nachbarorte. Dann ist immer Neuhaus an der Pegnitz, ne, mit dem Göring, der wird dann irgendwann mal erwähnt und die Pegnitz fließt schön langsam, da wo man auch Kanu drauf fährt, das erkennen Leute. Da es ist ja auch, ich will ja nicht für mich schreiben, sondern es geht ja darum, also erstmal schreibe ich für mich und ich fühle mich total wohl, während ich schreibe. Aber es ist klar, wenn das dann irgendwo mal gedruckt ist, dann sollen die Leute natürlich auch was davon haben, wenn sie sich die Zeit nehmen und es durchblättern. Schließlich stehle ich Leuten Zeit. So muss man das ja auch sehen. Ja, und es soll sich auch lohnen, der Diebstahl. Und, der Gedanke ist aber recht unpunkig dann wieder. Der ist unpunkig, aber ich habe auch ein bisschen, ich finde, dass Punk und Fairness sich eigentlich vertragen kann. Okay. Es ist so wie der Typ, der mir eine gute Begründung nennt, warum er einen Euro braucht, und dann kriegt er den auch. Okay. Und dann haben wir einen fairen Handel gemacht. Okay. Das ist für mich Fairness jenseits von Finanzen, sozusagen. Okay. Ne? Eine emotionale Fairness. Und es geht ja darum, dass die Leute dann auch zum Beispiel in den Bechwirt reingehen können, diese Gastwirtschaft in Adelshofen, wo dann tatsächlich der Wirt auch auftaucht, und die setzen dann in der Gastwirtschaft und sehen, ah, hier spielt es und da steht der Ofen, wo die Mutter vom Wirt sitzt, während die Todesnachricht kommt und so Sachen. Das soll sich vermischen, die Realität und die Fiktion soll sich vermischen, da stehe ich sehr drauf. Also ich lese auch selber sehr viel nicht nur Science-Fiction, sondern auch so Reality-Fiction, so Parallelgeschichte, Dinge, die auch sehr nah an der Wirklichkeit sind, ne? So politische Satiren sind ja auch sowas, das ist eigentlich mein Ding. Fantasy zum Beispiel ist für mich ganz schlecht. So erfundene Landschaften, da habe ich Schwierigkeiten, mich reinzuführen. Für erfundene Planeten auch schwierig, ne? Ich mag es immer sehr dicht an der Realität. Vielleicht auch dieser fantastische Realismus aus Südamerika, der mich sehr fasziniert hat, früher Gabriel García Márquez und diese ganzen Sachen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und da spielen die alle, aber die Handlungen sind immer komplett unabhängig voneinander. Die fallen mir eigentlich dann meistens ein. Also mein Trick dabei ist einfach erstmal überhaupt nicht drüber nachdenken, wenn ich einen Auftrag habe. Und dann dauert es eine Woche oder 2 Wochen mit schön schlafen, ausgehen, Bier trinken, irgendwie Halligalli machen. Und dann mache ich eines früh auf und habe dann die Story. Die Story, die unbedingt drin sein muss. Weil die Story ist ja meistens in 1-2 Seiten erzählt. Und die hält aber den ganzen Roman zusammen oder die Geschichte. Das, was außenrum dann kommt, wie die Personen ausschauen, wo sie hingehen, was sie in die Hand nehmen und was sie miteinander reden, das sind ja so Sachen, die kann man in beliebigen Mengen produzieren. Und da schöpfe ich natürlich aus Erinnerungen, Lebenserfahrung, was auch immer. Das ist ja nichts, was ich vorbereiten muss. Sondern wichtig ist dieser rote Faden da drin. Und da wird's dann, da kommt dann dieser eine schwierige Moment, wo das alles noch logisch werden muss. Das heißt also, man hat so Vorstellungen, also ich sehe Szenen vor mir, ich höre Gespräche, ich sehe irgendwo Zusammenhänge, aber dann die Zusammenhänge im Detail überzeugend hinzukriegen. Ich hoffe, dass sie überzeugend sind. Zumindest was ich für überzeugend halte. Das ist dann harte logische Arbeit, wo ich dann ein Blatt Papier nehme, Personen aufzeichnen, Pfeile zwischen den Personen, wo ich die Handlung nochmal schreibe auf 2 Seiten, aber aus sozusagen eine Nacherzählung, wie man es in der Schule so, man erzählt ein Buch nach und da erzähle ich dann mein eigenes Buch nach oder meine eigene Geschichte und dann weiß ich, was da drin ist, dann kenne ich mein Buch und dann kann ich schreiben. Und wie lang arbeitest du an, oder wie lang hast du an dem Buch gearbeitet? Ich habe auf Wikipedia recherchiert unter dem Stichwort Trächtigkeit und habe bei den Säugetieren nachgeschaut und habe festgestellt, eine Elefantenkuh trägt 24 Monate, der Hausesel, den wir übrigens vorhin auch schon hatten, 12 Monate, und bin dann drauf gekommen, dass ich eher sowas wie ein Hausesel und keine Elefantenkuh bin. Das heißt, ich habe also 12 Monate insgesamt von dem ersten Konzept, wie ich es vorhin beschrieben habe, also Personen auf dem Blatt, ungefähr die Story skizziert auf 2 Seiten, bis hin dann zum letzten Lektorat waren 12 Monate. Den Kern, also den Haupttext, also das so Material, ne, also sagt Material, habe ich, glaube in etwa 2 Wochen da habe ich dann Cutter auf 2 Wochen Lanzarote eingeladen, habe gesagt, du legst dich 2 Wochen auf die Terrasse und liest irgendein Buch und entspannst dich, weil sie überarbeitet war. Und es war wunderschön, 2 Wochen Entspannung für sie und jeden Tag rote Bohnen mit Spiegelei zur Stärkung des Autors. Und dann habe ich in 2 Wochen halt den ganzen Text runtergehackt, jeden Tag irgendwie 6-7 Stunden. Mhm. Ist ganz schön anstrengend, das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. So lange bräuchte ich wahrscheinlich, um das Buch zu lesen. Vielleicht, ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin sehr langsam erledigt. Aber du hast doch Brillen auf. Ja, schon. Du musst doch lesen können. Vielleicht die falsche Stärke. Ich wollte dich fragen, du scheinst ja eigentlich auch dem Humor nicht abgeneigt zu sein, grundsätzlich auch dem humoristischen Schreiben. Wie ernst ist das Buch? Also Niemand ruht ewig ist, behaupte ich, dass viel Slapstick drin ist. Es ist eher so ein, wie heißt er, der mit Bretter, ein Louis Define-Humor, der da drin ist. Das, was ich an die Titanic schicke, die Witze, die schießen meistens in irgendwas rein und das soll hier nicht so sein. Das ist alles sehr liebenswürdig gemeint und ich habe es auch im Vorwort dann nochmal explizit für die Leute, die es nicht auf Anhieb verstehen, was auch sein kann, was schon verborgen ist, habe ich am Anfang im Vorwort reingeschrieben, dass das Dorf und die Bevölkerung dort natürlich in keinster Weise in Wirklichkeit so ein Haufen verkommener Arschlöcher ist, wie ich es darstelle. Das wäre meine nächste Frage, weil ich möchte, ob lebende Personen sich in diesem Buch wiederfinden. Es sollte sich unter keinen Umständen auch nur eine einzige lebende Person auf diesem Planeten sich wiederfinden in diesem Buch. Falls das so ist, dann ist es ein sehr bedauerlicher Zufall, für den ich die volle Verantwortung übernehme. Also meine Heimat, immer noch meine Heimat. Und ich möchte niemanden verärgern. Deswegen sage ich das immer dazu. Ja. Also ich möchte nicht auf einer Eisenbahnschiene geteert und gefedert in die Pegnitz geworfen werden. Ansonsten schreibst du Kolumnen ganz viel, habe ich gesehen. Für einen Kurt schreibst du? Für einen Kurt, ja. Sind es Kolumnen monatlich oder Glossen? Ich weiß nicht. Ist eine Kolumne. Kolumne. Und für die Titanic haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dann bist du im Bernsteinzimmer und du schraubst Röntgenapparate zusammen. Letztendlich muss ich da gar nicht groß umschalten zwischen Arbeit und Schreiben. Also es ist nicht so ein krasser Bruch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich beschäftige mich auch in diesem Buch sehr viel mit es kommt auch Technik vor. Es kommen die gesellschaftlichen Umstände 1979 vor, wie haben die Menschen damals gelebt, Fernsehapparate, Telefone, Autos, also auch ein bisschen dieses Historische und das, was ich in der Arbeit mache, ist ja auch letztendlich aus der Gegenwart auf die Zukunft raten. Was könnte sein, was lohnt sich nicht weiter zu verfolgen, was geht nicht. Da halte ich auch ab und zu Vorträge über dieses Thema, auch im Bernsteinzimmer, Technik aus den 60er Jahren, was ist da draus geworden, was haben die in den 50ern gedacht, dass wir im Jahr 2000 leben, ist das eingetroffen oder nicht, die Zukunft der Vergangenheit heißt das Thema bei mir. Wir haben letzte Sendung, also ich möchte nicht so klingen, als ob ich dir nicht zugehört hätte, aber ich wollte jetzt einfach die nächste Rubrik anfangen. Du hast mir nicht zugehört. Ja, scheiße. Stimmt. Durchschaut. Wir haben eine letzte Sendung. Du hast wieder jemanden zum Weinen gebracht, Andreas. Es ist schlimm. Ja, das ist jetzt eine gute Vorbereitung auf meine nächste Rubrik. Warte mal zu, wenn ich was sage. Also. Meine Mutter sagt dann immer, das geschieht dir gescheit recht, daran bist du selber schuld und jetzt jammer nicht. Das ist der fränkische Dreiklang. Jetzt fange ich zum vierten Mal an. Wir haben letzte Sendung mit Ahmet İşçitürk. Mit dem haben wir eine neue Kategorie eingeführt und ich habe das aus den neuen Medien geklaut und finde es eigentlich furchtbar, die Idee. Aber vielleicht doch lustige Sachen rauskommen. Es geht darum, ich gebe Schlagworte vor, da mischt sich Tagesaktuelles mit total Abstrusem und Fränkischem. Und du darfst einfach nur in maximal einem Satz antworten. Und nachdem der Ahmet letztes Mal da war und ich gelernt habe, muss ich dir leider das Wort Scheiße verbieten. Okay. Und wir fangen einfach an und du darfst ganz kurz einfach sagen, es reicht ein Wort, ein Satz. Also wir haben Fechtkunst. Was die auf der Olympiade machen, wo die versuchen, sich in die Augen zu stechen? Deutscher Hip-Hop im Jahre 2016. Ich hasse Hip-Hop, allen Hip-Hop, jede Art von Hip-Hop. Nonnenanstalt. Kommen da Nonnen rein, wenn sie komplett verrückt geworden sind im Kloster? Sojamilch. Mit Vanillegeschmack, okay. Badentreffen. Wird überschätzt. Volksbad. Da bin ich mit dem Hemdienst drin. Wäre schade, wenn es renoviert würde, weil dann Hemdienst raus. Wäre schön, wenn es renoviert würde, weil dann Bad drin. Drogen. Wenn sie gut sind, warum nicht? Pokémon Go. Glaube ich, ist schon wieder schon Schnee von gestern. Schäufele. Was sonst? Nordic Walking. Das ist doch eine Fangfrage, das ist kompletter Schwachsinn. Marketing-Gag, weiß man ja inzwischen. Frankenfernsehen. Da gibt es diesen Koch, der ist total geil, der Rainer, schnelles Mörtel. Gericht, der Rainer Mörtel. Mörtel, ja. Super, alles andere kenne ich nicht. Sommerloch. Habe ich nicht. Radio Z. Karl Münz wäre jetzt die richtige Antwort gewesen. Sommerloch. Ach so, es gibt eine richtige und eine falsche Antwort. Muss ich dir zwei Punkte abziehen? Chris, du musst die Klappe halten, sonst funktioniert das nicht. Ich halte mal die Klappe. Radio Z liebe ich. Stockhausen. Wer es braucht. Manfred Spitzer. Ist das der Erfinder des Bleistiftspitzers? Südstadt. Südstadt bin ich gern, wenn ich über die Grenze komme. Okay, das war's. Das ging ja einfach. Ja, es ist nicht schwer. Es geht einfach ums freie Assoziieren. Und habe ich bestanden? Ja, klar. Der Chris, wenn der Chris nicht reinreden würde... Gut, egal, das ist die Rubrik. Das ist wirklich interessant, weil der Ahmed hat auf fast alles mit Scheiße geantwortet. Aber da waren noch so Fragen wie, was war Disneyland versus Playmobil Funpark oder sowas drin? Also so ganz komische Sachen. Na, wenn schon Disneyland. Die hat Andreas alleine rausgesucht, die Fragen. Also, letztes Mal. Ja. Bleibt weiterhin dran, ich muss mich leider verabschieden. Chris, du bist so blöd. Ja, ich weiß. Du kannst sie einfach aufhören. Jetzt bleibst du hier sitzen, verdammt nochmal. Der Chris muss Fußball, ne? Genau. Und der lässt... Hast du schon mal einmal in deinem Leben, Theobald, hast du einmal in deinem Leben eine Radiosendung gehört, wo der Radiomoderator mitten in der Sendung aufsteht, sagt, ich gehe und einfach weg ist? Das ist Punk. Das nur bei Z. Das ist Z, deswegen ist Z einmalig. Ja, also Chris, tschüss. Tschüss. Ich kann gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin. Ich muss noch das Autogramm reinschreiben. Ja, richtig. Hast du einen Stift? Hier, bitteschön. Mit Kuhle geht's auch. Chris, also du enttäuschst schon immer mal wieder auf voller Linie, ne? Tja, Zeitmanagement. Vorhin haben wir es davor gehabt, ne? Chris macht jetzt einen auf Busy Man. Ja. Unglaublich. Aber gut, es sind ja nur noch 10 Minuten. Dann hast du ja nicht so viel verpasst von deiner eigenen Sendung. Du Pfeife. Das hast du nicht gesagt. Vielen Dank für das Autogramm. Ja, bitte, gern geschehen. Es war mir eine Ehre. Und mir ein Vergnügen. Ich habe auch noch nie eine Radiosendung gehört, wo live... jemand sich so verabschiedet hat. Servus. Tschüss. Bis in Kürze. Komm mir du noch mal nach Hause. Ja. Viel Spaß beim Fußballspielen in der Kreisliga. Tschüss. Ja. A-Klasse. Schießen Tor. A-Klasse. So, jetzt sind wir zu zweit. Allein, was machen wir jetzt? Jetzt weiß ich nicht. Wir brauchen gar nicht mehr so viel Zeit machen. Aber was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt in der Kneipe säßest, Test, und da säße ein Mensch, test. Bei dem du schon in den Augen merkst, da ist was da. So, was würdest du, welches Thema würdest du momentan mit dem sprechen wollen? Also so richtig, richtig geile Themen sind momentan Verschwörungstheorien und Kulturhauptstadt. Das ist gut, weil ich habe nämlich gedacht, nachdem du ja Strahlenexperte bist, kennst du dich bestimmt auch mit Aluhüten aus und kannst sagen, ob das wirklich funktionieren kann, wenn die Weltraum-Gammastrahlen kommen. Wenn die Weltraum-Gammastrahlen endlich da sind, ne? Die sind ja auch schon so lange unterwegs und wir warten, also sie sind verspätet, ist ein bisschen wie Bahn. Die Gamma-Bahnen, die galaktischen Gamma-Bahnen haben Verspätung. Dann ist eh alles wurscht, weil der Aluhut schützt nicht vor Gammastrahlung, wenn man es jetzt ganz nüchtern physikalisch betrachtet. Ein Aluhut schützt auch nicht vor jeder Form von Radiowellen oder elektromagnetischen Wellen, sondern ich glaube im Wesentlichen Mikrowellen lassen sich durch Alu abschirmen. Das haben die Leute wahrscheinlich bei ihren Mikrowellenherden zu Hause gelernt. Dass da irgendwas passiert, wenn man Alufolie rummacht, dass zum Beispiel dann im Radio kein Knacken mehr ist oder der Fernsehempfang nicht mehr gestört ist. Aber das muss auch schon lang her sein, dass Leute sowas beobachtet haben, weil es hat ja keiner mehr eine Antenne und es hat ja keiner mehr eine Fernsehröhre. Aber es ist ja auch, glaube ich, also mehr so, weiß nicht, also irgendwie, das ist ja ein Symbol jetzt mehr geworden, der Aluhut selber. Der Aluhut, ja. Also glaubst du, dass das noch jemand, gut, okay, es gibt bestimmt Leute, die aufgrund von irgendwas, aber so an sich, der Aluhut an sich, ist der schon out? Ist das schon... Naja, der Mensch... Der Mensch, der Mann, ne, von dem wir gesprochen haben, der ist ja sehr, sehr irrational. Das ist ja erstaunlich, wie irrational wir alle sind und trotzdem noch seltsame Dinge hinkriegen, wie zum Beispiel Fliegen. Also wenn ich als Außerirdische den Mensch beobachten würde, was der so in den Wirtshäusern so vom Stapel lässt und wie die Leute sich benehmen im Wiesengrund, dann würde man sich fragen, ob die überhaupt in der Lage sind, das Rad selbstständig zu erfinden. Aber irgendwie bringen wir das ja schon zusammen, sowohl dieses hochrationale, intelligente mit dem Schwachsinn und vereinigen das oft auch in der gleichen Person, möglicherweise sogar in meiner eigenen. Der Aluhut ist jetzt, da muss man mal abwarten, was da passiert. Guck dir an, wie die in der katholischen Kirche rumlaufen. Die haben auch ganz seltsame Kopfbedeckungen, von denen kein Mensch mehr sagen kann, wie das kommt. Und sie laufen bis heute damit rum. Aber die schützen nicht vor Mikrowellen, oder? So Filz schützt nicht vor Mikrowellen. Ja, aber vor bösen Geistern. Ach so, ja, gut, und okay. Vor den vier apokalyptischen Reitern. Schützt es auch vor Giftstoffen in Chemtrails, die homosexuell machen? Die Giftstoffe, nicht die gegen Masern nicht impfen, damit die Industrie ihre abgelaufenen Pharmazeutika in die Leute reinspritzen kann. Ich meine schon die speziell, die homosexuell machen, weil das sind ja die besonders gefährlich sind. Die Frage ist, ob die wirklich so gefährlich sind, ob nicht eine Menschheit, die komplett homosexuell wäre, vielleicht eine bessere Menschheit wäre. Das ist jetzt ein anderes Thema, was ich auch gerne dann bei unserer Queer-Veranstaltung diskutieren würde. Ich würde das nicht komplett ausschließen, dass eine homosexuelle Menschheit vielleicht einfach einen besseren, einen schöneren Planeten schaffen würde. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch nur so ein Vorurteil von mir. Vielleicht ist einfach alles wie früher, bloß... Und offensichtlich wirken die Chemtrails ja nicht auf jeden. Und ja, ich habe natürlich meinen Aluhut auf, aber viele andere tragen ihre Aluhüte nicht und sind trotzdem noch nicht gegen Masern geimpft oder schon für Masern geimpft. Ich glaube, so richtig eine empirische Evidenz, wie wir Wissenschaftler das sagen, ist noch zu früh, um darüber zu sprechen. Ja. Aber was ist denn deine Lieblingsverschwörungstheorie? Meine Lieblingsverschwörungstheorie ist momentan das mit den Reichsbürgern. Das ist so wahnsinnig, das ist so komplett bescheuert, irrsinnig. Das aber ich großartig. Die sind ja schon sehr weit. Die sind ja, die halten das ja durch und also das ist das Faszinierende für mich daran, dass das einfach funktioniert. Also für die funktioniert, dass die so lange, also mit umgedrehten, was haben die umgedrehte Nummernschilder? Daran erkennt man sie. Ja, ich weiß gar nicht, was die alle. Ich finde, das ist eine Verschwörungstheorie, die auf einer sehr logischen Basis aufbaut. Also das ist eine, wo ich sogar mir selber hart tue, dagegen zu argumentieren, weil ja, wenn ich tatsächlich davon ausgehen muss, dass die Verfassung, die westdeutsche bundesrepublikanische Verfassung 1948 ja nicht aus freien Stücken vom Volk beschlossen wurde, sondern eben, weil jemand wie die Siegermächte ein bisschen gedrängt haben und die eigentliche Verfassung, so habe ich das verstanden, die noch aus der Weimarer Republik ist, die ja nie außer Kraft gesetzt wurde, glaube ich, wird behauptet, dann ist es irgendwie schon fast nachvollziehbar. Und das ist das, was mich dabei verwirrt, dass es so eine absolut wahnsinnige Idee ist und die kann ich nicht einfach entkräften, so aus dem Handgelenk. Wie jetzt zum Beispiel, dass die Regierung eigentlich Reptilien sind, die mit Gummimasken rumlaufen oder dass auf der Rückseite des Mondes die Nazis wohnen oder sowas. Das ist ja sehr schnell zu entlarven. Bei den Reichsbürgern ist es halt so, dass es, ist halt, da geht es schon sehr nah an die Realität ran, so könnte man sagen. Ich glaube, das ist, jede Verschwörungstheorie hat natürlich auch ein gewisses Zielpublikum und ich glaube, dass die Reichsbürger, das sind die Juristen, die Anwälte und Richter sind. Und das, hast du das auf YouTube mal gesehen? Nein. Wo die, da gibt es da nicht nur Reichsbürger, halt Leute, die auch zum Beispiel so, ja doch, eigentlich diese Reichsbürger, die halt meinen, der ganze bürokratische Apparat ist nicht legitimiert. Hunderte Stunden von Videomaterial, wo die sich selbst zu Hause aufnehmen, wie der Vollzugstyp vom Amt kommt und die quasi, was weiß ich, die GEZ eintreiben will oder so. Genau. Ja. Und die dann stundenlang, und das ist ungelogen, stundenlang mit dem diskutieren, ob er jetzt legitimiert ist oder nicht. Und ich habe mir das angeschaut, habe gedacht, das ist so schön abstrus, weil die mit den Mitteln der Bürokratie einfach das Ganze so ad absurdum führen und umkehren. Sie nehmen genau die Paragraphen, reiten auf denen so lange rum, bis es so ist, wie sie es haben wollen. Ja, das ist auf einem sehr hohen Niveau. Das erfordert viel Hintergrundwissen, also ja. Lektüre von Verfassung, BGB und sonst was. Genauso wie ja sowas wie die Chemtrails. Also wie gesagt, ich glaube, dass es immer ein bestimmtes Zielpublikum für jede Verschwörungstheorie gibt. Da werden halt dann die Trekkies und die Science-Fiction-Freaks, die werden über dieses Reptilienwesen-Gummigesichter angefixt. Das passt in denen ihre Welt. Vielleicht gibt es auch irgendwo für die Mittelalter-Leute eine Verschwörungstheorie. Ich kenne jetzt nicht alle Verschwörungstheorien. Für die Juristen gibt es die Reichsbürger. Für die Leute, die eher vielleicht die Fernreisen machen oder sich für Technik interessieren, da gibt es die Chemtrails, weil es ist ein sehr technologisches Thema. Ne? Da wird diskutiert, wie kommen die Stoffe auf die Flughäfen, wie viele Menschen sind daran beteiligt. Genauso die Mondlandung, das ist ja auch das Zielpublikum, so eine Mischung aus auch Filmleuten, also die jeden Film analysieren und versuchen, die Fehler zu finden in der Handlung. Wie heißt das? Da gibt es dann, wie heißen diese kleinen Fehler, die dann im Internet aufgelistet werden, wo jemand Filme 10-mal anschaut und versucht. Kommt drauf an, was für Fehler. So Schnittfehler, Kleidungs. Genau. Die meinst du? Okay. Ja, die meine ich. Für solche Leute ist es, und ich stelle jetzt eine neue Verschwörungstheorie auf, hier und jetzt, nämlich, dass es irgendwo eine zentrale Behörde für Verschwörungstheorien gibt, die sozusagen... Wie so eine Werbeagentur aufgebaut. Genau, die den Auftrag haben von der Weltregierung, für jede Gruppe in der Gesellschaft ihre eigene Verschwörungstheorie zu basteln, damit die beschäftigt sind. So dieses Brot- und Spiele-Prinzip. Ja, genau. Sind alle satt. Wir brauchen jetzt, mit Fußball kann man nicht mehr jeden begeistern. Jetzt brauchen wir noch andere Themen, insbesondere internetfähige Themen. Weil Internet ist ja, und Verschwörungstheorie, die hängen ja zusammen wie Schnecke und Haus. Also da geht das eine ohne das andere. Das stimmt, das stimmt, das ist erst durch das Internet so richtig. Ja, da werden wir werden noch gucken. Wir werden noch gucken, was aus dem Internet da drin rauskommt. Internet. Was da noch alles passiert. Da werden wir uns noch umschauen. Wunderschön. Möchtest du noch abschließende Worte ans Publikum richten? Möchtest du irgendwas? Wir haben immer noch einen Platz für entweder etwaige Promoting oder einfach irgendwie, keine Ahnung, ein lustiges Gedicht oder was weiß ich, was du auch machst. Einen Witz erzählen. Also Promoting war, glaube ich, heute genug dabei. Ja, Bernsteinzimmer, Buch. Bernsteinzimmer, Kriminalroman, Niemand ruht ewig. Aufpassen, das ist der richtige Theobald Fuchs ist. Es liegt mir am Herzen. Ich kann noch ein Gedicht, eins, das ich auswendig kann, vortragen. Und dann... Ja, dann können wir heimgehen. Dann können wir heimgehen, alle. Sehr schön. Ja, dann ist es ein Gedicht von dir? Oder? Es ist ein Gedicht von mir. Es ist eines der wenigen, die ich dann auch vollständig auswendig kann. Es stammt aus der Trilogie der Armut. Es sind drei Gedichte, die über die Armut handeln. Die habe ich in meiner Punkerjugend geschrieben. Das dritte Gedicht ist dem Rotstift zum Opfer gefallen. Das wurde also nie fertiggestellt, weil mir das Geld ausgegangen ist. Das erste lautet... Oh, jetzt muss ich aber mal scharf nachdenken. Als ich in Gedanken wandelnd, in Hundekot den Weg verschandelnd getreten war, verfluchte ich mein Schicksal laut und bitterlich, das mich zu Schuh mit Sohlen zwang, durch deren Löcher jetzt die Scheiße drang. Das ist Thema Armut? Ja. Cool. Und jetzt habe ich auch noch das Wort Scheiße untergebracht. Ja, nee, das war ja nur in der Rubrik verboten, nicht insgesamt. Ach so, okay, trotzdem. Hast du jetzt immer aufgepasst, dass du nicht Scheiße sagst? Nein, ich sag, glaube ich, sehr selten Scheiße. Ah, okay, alles klar. Scheiße. Sehr schön. Ja, das war's das? War's das? Das war's dann, ja. Ja, danke, sehr schön. Ja, ich bedanke mich Ich bedanke mich noch mehr. Ich bedanke mich im Namen von Chris auch noch doppelt. Also, ich habe dich jetzt wohl hoffentlich überboten. Ich danke euch beiden genauso oft wie ihr mir plus eins. Ach Gott. Rechnen kann ich nicht. Da muss ich den Physiker wohl. Besucht uns nicht auf Facebook, bitte. facebook.com/schnickschnack. Besucht uns da bloß nicht. Und wir sehen uns nächsten Monat, im ersten Freitag im Monat. Vielleicht auch mal wieder live. Chris ist zum Fußballspielen gegangen. Ich bin so sauer. Tschüss. Dies ist keine Abmoderation. Sie hörten Schnickschnack, der lustige Podcast aus Franken über Franken. Eine Produktion des Schnickschnack-Teams. Auch hörbar im Radio, jeden ersten Freitag um 18 Uhr auf Radio Z oder im Stream. Kommen Sie gut nach Hause. Bis nächsten Monat. Auch da erwarten Sie wieder spannende Gäste und zwei komplett bescheuerte Radiomoderatoren.